in der Abkehr des Nationalsozialismus vom Materialismus, vom geist- und seelentötenden Marxismus allein, liegt schon unser Bekenntnis zum Christentum verankert. In der Überzeugung, dass der Geist über dem Leib, die Idee über der Materie steht, dass ein irdisches Vaterland nur von einem Menschen mit himmlischem Vaterland anerkannt wird, und in der Erfahrung, dass der Mensch ohne höhere, das heißt religiöse Bindung in dem Chaos des Bolschewismus zwangsläufig versinken muss, liegt der opfervollste, aber auch schönste und erhabenste Teil unseres nationalsozialistischen Kampfes verankert. Der Nationalsozialismus, der heute mit Recht den Ruhm für sich in Anspruch nehmen kann, nicht nur Deutschland, sondern die Welt von der bolschewistischen Vernichtung errettet zu haben, ist und bleibt der beste Wegbereiter eines wahrhaft positiven Christentums der Tat. Christentum und Nationalsozialismus bleiben auf ewig ungeteilt. Dafür könnte ich auch sagen, Religion und Volk bleiben auf ewig ungeteilt. Dafür zeugen die Worte der maßgebendsten nationalsozialistischen Führer, insbesondere des Kanzlers selbst. Würde der Nationalsozialist sein Bekenntnis zu Christus aufgeben, so gebe er damit sich selbst auf. Deswegen wiederhole ich meine Parole, unsere Politik heißt Deutschland, unsere Religion heißt Christus.